Leider, leider, auch damit scheinen die wenigsten anzukommen. Und wer das nicht glaubt, der lese, was ein Berufener wie George Orwell zum Thema Rache ist sauer zu sagen hat. Es handelt sich um einige Überlegungen von so tiefer Anständigkeit und versöhnlicher Weisheit, dass sie eigentlich einem Leitfaden zur Unglücklichkeit keinen Platz verdienen. Aber der Leser wird es mir hoffentlich verzeihen, wenn ich sie dennoch erwähne, eben weil sie so gut ins obige Thema passen. Im Jahre 1945, in seiner Eigenschaft als Kriegsberichterstatter, besuchte Orwell unter anderem auch Lager für gefangene Kriegsverbrecher. Dabei wurde er Zeuge, wie ein junger Wiener Jude, der die Verhöre leitete, einem Häftling, der einen hohen Rang in der politischen Abteilung der SS bekleidet hatte, einen fürchterlichen Tritt gegen dessen gequetschten und unförmig geschwollenen Fuß versetzte. Und ich zitiere Orwell. Man konnte ziemlich sicher sein, dass dieser Mann Konzentrationslager befehligt und Folterungen sowie Erhängungen angeordnet hatte. Kurz gesagt, er repräsentierte alles, wogegen wir in den vergangenen 5 Jahren gekämpft hatten. Es ist absurd, einen deutschen oder österreichischen Juden dafür zu tadeln, dass er erlittenes Leid den Nazis heimzahlt. Der Himmel weiß, was für eine Rechnung dieser Mann hier zu begleichen haben mochte. Höchstwahrscheinlich war seine ganze Familie ermordet worden. Und letzten Endes ist selbst ein willkürlicher, harter Fußtritt für einen Gefangenen eine überaus geringe Sache, verglichen mit jenen Gräueltaten, die das Hitler-Regime begangen hatte. Doch diese Szene und vieles andere, was ich in Deutschland sah, haben mir eindrücklich vor Augen geführt, dass die ganze Vorstellung von Vergeltung und Bestrafung eine kindliche Traumvorstellung ist. Streng genommen gibt es so etwas wie Vergeltung oder Rache gar nicht. Rache ist eine Handlung, die man begehen möchte, wenn und weil man machtlos ist. Sobald aber dieses Gefühl des Unvermögens beseitigt wird, schwindet auch der Wunsch nach Rache. Wer wäre 1940 bei dem Gedanken, SS-Offiziere mit Füßen getreten und erniedrigt zu sehen, nicht vor Freude in die Luft gesprungen? Doch wenn dieses Handeln möglich wird, erscheint es einem nur noch pathetisch und widerlich. Und dann im selben Essay erzählt Orwell noch, wie er wenige Stunden nach der Einnahme Stuttgarts zusammen mit einem belgischen Korrespondenten in die Stadt hineinging. Der Belgier, wer kann ihm das verübeln, hatte den Deutschen gegenüber eine noch schroffere Ablehnung als ein Engländer oder Amerikaner. Ich zitiere wieder, wir mussten über eine schmale Fußgängerbrücke gehen, die die Deutschen offensichtlich heftig verteidigt hatten. Ein gefallener Soldat lag ausgestreckt auf dem Rücken am Fuße der Brückenstufen. Sein Gesicht hatte eine wachsgelbe Farbe. Der Belgier wandte sein Gesicht ab, als wir vorübergingen. Wir waren schon fast über die Brücke, da gestand er mir, dass dies der erste Tote war, den er in seinem Leben gesehen hatte. Ich glaube, er war 35 Jahre alt und hatte 4 Jahre lang Kriegspropaganda über das Radio gemacht. Dieses eine Erlebnis des Ankommens wird für den Belgier entscheidend. Seine Haltung den Bosch gegenüber verändert sich von Grund auf. Als er abreiste, ich zitiere wieder, gab er den Deutschen, bei denen wir einquartiert waren, den Rest seines Kaffees, den wir mitgebracht hatten. Noch vor einer Woche wäre er wahrscheinlich schockiert gewesen bei dem Gedanken, einem Bosch Kaffee zu schenken. Aber seine ganze gefühlsmäßige Einstellung, so erzählte mir, hätte sich beim Anblick dieses pauvre Moor am Fuße der Brücke gewandelt. Ihm sei plötzlich die Bedeutung des Krieges zum Bewusstsein gekommen. Doch wenn wir die Stadt nun zufällig über einen anderen Zugang betreten hätten, wäre ihm womöglich sogar dieses eine Erlebnis des Anblickes eines einzigen Toten von den vielleicht 20 Millionen erspart geblieben, die dieser Krieg zur Folge hatte. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Wenn also nicht einmal Rache süß ist, wie viel weniger dann noch das Ankommen am vermeintlich glücklichen Ziel? Deshalb vor Ankommen wird gewarnt. Und nebenbei bemerkt, warum glauben Sie wohl, nannte Thomas More jene ferne Insel der Glücklichkeit Utopia, das heißt nirgendwo.